Das Gedenkkomitee für Genossin Kim Il-sung wurde kürzlich in London, Großbritannien, das Gedenkkomitee für Präsidentin Kim Il-sung in Kopenhagen, Dänemark, das slowenische Komitee zum Gedenken an den Präsidenten Kim Il-sung in der Stadt Maribo und das nationale nigerianische Komitee zum Gedenken an den Präsidenten Kim Il-sung in Abuja jeweils gebildet. Sie beschlossen, zum 23. Todestag von Genossin Kim Il-sung politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines revolutionären Lebens und seiner Verdienste zu organisieren.